Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ja, die Folge heißt Wohnen in nicht-monogamen Beziehungsformen in Zeiten von Corona und das war tatsächlich mitten im Lockdown. Da wussten wir alle noch nicht so richtig, was mit Corona anzufangen, so was da so alles passiert. Und in den Shownotes, die verlinke ich euch hier drunter, steht auch schon, dass Marcel und die Freundin eines Mitbewohners fast dauerhaft da sind und das war auch so. Ich bin aber unglaublich gespannt darauf, was ich so zu sagen habe, wie ich die Situation einschätze, weil das Wohnen war ja eins der Hauptprobleme. Also, dass Genie und ich zusammen gewohnt haben und als Marcel da war, ich die beiden quasi immer gehört habe, war ja eins meiner größten Probleme oder unserer größten Probleme in der Beziehung. Und ich bin gespannt, welche Schlüsse ich daraus ziehe, denn das stehe ich ja ganz am Anfang, sondern welche Erwartungen ich auch an dieses Zusammenwohnen habe und wie ich mir das quasi alles schönrede. Aber ich bin gespannt. Hören wir mal rein. Und oder wie bei uns es im Moment ist, dass wie ich und Flo ja zusammen wohnen und Marcel eigentlich fast jeden Tag hier ist, weil er mit uns, weil er keine anderen Menschen sieht und mit uns sozusagen in Quarantäne ist. Ich finde es gerade spannend zu hören, dass Genie hier selbst sagt, dass Marcel jeden Tag hier ist oder fast jeden Tag hier ist, weil das hat sie nämlich eine Zeit lang abgestritten. Also als ich im Sommer dann gesagt habe, ja, mir hat es damals nicht gut getan, dass Marcel quasi jeden Tag hier war oder ich glaube, ich habe gesagt, an 5 von 7 Tagen hat sie gemeint, das stimmt ja gar nicht. Und das ist ganz interessant zu wissen, dass sie das in der Folge selbst gesagt hat, weil das war ja tatsächlich so. Wir haben irgendwann auch WG-Corona-Regeln aufgestellt. Nämlich, dass wir alle nur einmal pro Woche eine externe Person sehen dürfen und wir niemanden in die WG einladen, was ja auch sinnvoll war im Sinne von Ansteckungsrisiko während der ersten Welle oder der ersten oder der zweiten. Und das war aber von Anfang an ausgenommen bei Marcel und der Freundin des anderen Mitbewohners, weil die eben selbst auch keine Menschen gesehen haben, aber außer uns. Das heißt aber, die waren halt ständig da, beide. Und das ist schon eine besondere Situation, wenn man als Paar zusammenwohnt und der Partner des einen Partners oder der einen Partnerin auch quasi ständig da ist. Aber sonst haben wir keinen Kontakt zu anderen. Aber wäre es jetzt so, dass einer von uns Corona hätte, müssten wir alle in Quarantäne. Und das würde für uns bedeuten, dass manche Leute zu sich nach Hause müssten, weil sie noch Haustiere zu verpflegen hätten. Das ist übrigens später dann der Fall gewesen. Also nachdem sich Genie von mir getrennt hat, ungefähr eine Woche später, hat die ganze WG Corona bekommen, außer ich. Ich hatte das nie, aber das hat auch dazu geführt, dass ich am längsten in Quarantäne bleiben musste. Und Genie und Marcel sind am Abend vor dem Ausbruch quasi noch zu Marcel gefahren und wurden aber dort dann auch positiv getestet. Das heißt, im Prinzip ist genau die Situation, von der Genie hier spricht, eingetreten. Wir waren zwar nicht mehr zusammen, aber die beiden waren bei Marcel und die WG und ich waren zu Hause und ich musste mich von der WG isolieren. Ja, es gibt eben zu dieser Zeit irgendwie nur die Extreme, ne? Entweder man wohnt quasi zusammen oder ist zumindest dauerhaft zu Gast oder man ist fast komplett isoliert, ja, von seinen PartnerInnen, Beziehungsmenschen, Herzensmenschen, auf jeden Fall Menschen, die einem nahestehen. Es gab ja damals, was mir gerade noch einfällt, auch Kontaktbeschränkungen. Also es hieß ja, dass man nur, ich glaube, alle 5 Tage oder so jemanden sehen darf außerhalb des eigenen Haushalts und man darf sich sowieso nicht mit mehr als mit 2 Menschen außerhalb des eigenen Haushalts treffen oder so. Ich bin gar nicht mehr sicher genau, wie das war. Aber Genie hat mehrfach gesagt, das hat sie irgendwie alle 2 Tage betont, dass das ja nicht gilt für Lebenspartner. Und die Frage ist aber, wie das quasi in Gericht, wenn es dazu gekommen wäre, gesehen hätte mit den Lebenspartnern in einer polyamoren Beziehung. Also ob Marcel dann als Lebenspartner gegolten hätte oder nur ich. Weil diese Regelung war ja eigentlich so gedacht, dass Menschen, die alleine wohnen, nicht komplett vereinsamen, weil sie niemanden mehr sehen dürfen, sondern dass deren Partner oder PartnerInnen eben noch zu denen kommen dürfen. Ich dachte auch gerade, wie schwierig das gerade sein müsste, wenn ich jetzt ja mit euch beiden eine Beziehung führe, aber ihr euch gar nicht verstehen würdet, du und Marcel. Und das wäre ja fast unmöglich, also dann überhaupt solche Beziehungen zu führen wie jetzt, dass beide dauerhaft hier sind, bei mir sozusagen. Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr die Folge nicht selber hören müsst, denn ich kommentiere so quasi jeden zweiten Satz. Das ist ja später dann ein bisschen der Fall gewesen, dass Marcel und ich uns zunehmend auf den Keks gegangen sind und Marcel irgendwann dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr auf dich, beziehungsweise er hat es nicht gesagt, er hat einfach den Kontakt komplett abgebrochen und mich blockiert. Aber ich glaube auch, dass der Grund, warum ich mir nicht eingestanden habe, dass ich Marcel eigentlich gar nicht so gerne mag als Mensch, nicht weil er mit Jeannie zusammen ist, sondern weil ich auch aufgrund von Kindheitstraumata ein Problem mit vielen Männern habe und Marcel ist einer der Männer, mit denen ich ein Problem habe. Und das habe ich ihm auch schon mal gesagt, dass das nicht an ihm als Mensch liegt, sondern dass ich eben da so geprägt bin. Aber der Grund, warum ich mir das nicht eingestanden habe, dass ich eben mit ihm nicht klarkomme und nicht grün werde, ist, dass es das für Jeannie ja super schwer gemacht hätte. Wenn ich mich hingestellt hätte und gesagt hätte, so Jeannie, ich komme mit deinem Partner nicht klar, dann wäre sehr, sehr viel Last auf Jeannies Schultern gewesen, zu sagen so, okay, wie organisiere ich das jetzt, dass ihr nicht Zeit verbringen müsst oder ja, Marcel hat aber kein Problem mit dir, dann schieße ich dich ab und entscheide mich für Marcel oder so. Also ich glaube, ich hatte einfach Angst vor dieser Entscheidung oder ich wollte auch Jeannie diese Entscheidung, diese Last nicht aufbürden und stattdessen habe ich mir selber diese Last aufgebürdet, nämlich mich selber da quasi anzulügen. Das stelle ich mir richtig schwierig vor, sowohl in der Position, dass ich mich nicht mit Marcel verstehen würde und dann immer das Gefühl habe, okay, ich müsste es eigentlich, um dir irgendwie es leichter zu machen, aber ich kann nicht, aus welchem Grund auch immer. Witzig, dass ich genau das quasi im nächsten Satz sage und eigentlich schon geahnt habe. Wahrscheinlich wusste ich das zu dem Zeitpunkt schon, aber habe es mir einfach nicht eingestehen können. Als auch, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine andere Beziehung hätte neben dir und dann immer in der Position zu sein, abwägen zu müssen. So, wen sehe ich jetzt wie lange, weil die beiden halten sich irgendwie nicht sehr gut miteinander aus. Und genau das ist die Position, die ich Jeannie eben nicht zumuten wollte, weil ich sie sehr geliebt habe und ich mich dafür lieber selbst aufgegeben habe. Und ich frage mich tatsächlich, warum nicht mehr nicht monogame Beziehungsformen es so machen, so Kitchen-Table-mäßig wie bei uns, dass man sich einfach von Anfang an alle mit einbezieht und sich dann so kennenlernt. Also erstmal glaube ich, das machen eine ganze Menge nicht monogame Beziehungen, dass sich die PartnerInnen untereinander kennen. Aber die Info, die mir damals gefehlt hat, die ich hätte haben müssen oder die ich mir mehr hätte klar machen müssen, ist, dass es keine Verpflichtung gibt, auf einer platonischen Ebene mit dem anderen Partner klarzukommen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man sich hasst, wenn ich sage so, boah, ich finde den total scheiße. Aber man muss mit den Menschen nicht befreundet sein. Man kann sie sogar nicht mögen. Man kann sogar sagen, ja, ich finde jetzt an dieser Person nix so. Ich bin jetzt kein Fan davon. Das ist in Ordnung. Und die meisten Menschen harmonieren nicht miteinander gut. Das ist auch was ich mir erst eingestehen musste, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ich bin jemand, ich habe keine Feinde. Und das stimmt. Es gibt eigentlich sehr wenig bis gar keine Menschen, die ich wirklich hasse. Aber es gibt einfach sehr viele Menschen, mit denen ich nicht unbedingt klarkomme und nicht unbedingt klarkommen möchte, die mich einfach ein bisschen nerven. Also die Menschen, mit denen ich klarkomme, die sind eher so im unteren Prozentbereich. Und das, ich glaube, es geht nicht nur mir so. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und ich habe auch schon mal alleine gewohnt. Ich habe mich dafür aktiv entschieden. Ich habe zu der Zeit in einer großen WG gewohnt und habe einen neuen Job angefangen. Und das gab eben ein bisschen Spannungen in der WG. Also es hat sich alles nicht mehr so richtig angefühlt. Und ich war zu der Zeit nicht in der Beziehung. Das war das erste Mal, dass ich mich als Beziehungsanarchist bezeichnet hatte. Und ich dachte, ich muss jetzt mal ausprobieren, wie es ist, alleine zu wohnen, aus dem einfachen Grund, weil ich sonst vielleicht nie wieder mache. Also wenn ich immer von WG zu WG ziehe oder vielleicht mal mit einer nächsten Freundin oder Partnerin oder keine Ahnung zusammen, dann habe ich nie alleine gewohnt und das möchte ich einfach gerne mal ausprobieren. Also habe ich mir das meiner WG gesagt, habe mir eine Wohnung gesucht, habe den Vertrag gekündigt und bin dann irgendwann ausgezogen, genau. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass ich damals der festen Überzeugung war, dass ich erstmal keine Beziehung mehr haben wollte. Das war so im Frühling. Und im Sommer habe ich meine damals die Beziehung vor Jeannie kennengelernt, mit der ich dann 3 Jahre zusammen war. Also so schnell können sich Dinge ändern und die ist dann auch relativ schnell bei mir eingezogen. Also in dieser Phase habe ich alleine gewohnt. Jetzt gerade wohne ich auch wieder alleine. Jetzt gerade bin ich auch nicht in einer Partnerschaft, aber ich kann mir das im Moment auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu wohnen. Nicht mit einem Partner oder einer Partnerin und schon gar nicht in der WG, denn ich glaube, dass ich mittlerweile Zeit alleine sehr viel mehr zu schätzen weiß. Ich glaube, das wäre auch damals, ich glaube, damals war ich nicht anders als jetzt. Ich hätte damals mehr Zeit alleine gebraucht, glaube ich, aber ich habe es mir einfach nicht genommen. Ich habe mich als sehr extrovertiert wahrgenommen und habe dann einfach nicht auf mein soziales Glas geachtet, wann das leer ist. Und wenn das leer war und ich dann weiter Menschen getroffen habe, dann bin ich einfach in eine Depression verfallen. Und jetzt gerade mit meinem sozialen Glas kann ich viel besser haushalten. Und dafür muss ich alleine wohnen, denn wenn ich Zeit für mich brauche, dann kann ich keine Menschen um mich herum haben. Also es gibt eine Ausnahme, natürlich wenn ich in einer Partnerschaft bin und das schon länger bin und mit dieser Person zusammenwohne, dann kann man auch sehr gut alleine sein, wenn eine andere Person da ist, aber das ist eher die Ausnahme. Jetzt gerade geht es mir ziemlich gut mit dem Alleinewohnen. Jetzt hatte ich eine Beziehung zu einer Person, also eine sexuelle Beziehung, eine emotionale Beziehung, auch würde sie nicht als romantische Beziehung bezeichnen. Boah, was ich für ein Arschloch war, als ich diese Folge aufgenommen habe. Ey, das ist eine Ex-Freundin von mir gewesen. Und wenn ich im Podcast sage, das war keine romantische Beziehung, dann sage ich hier, hey, ich habe dich nie geliebt. Das ist voll der Scheiß, was ich da erzähle. Also wirklich, das tut mir echt leid, dass ich das damals so gesagt habe. Falls du zuhörst, das tut mir leid. Denn wir waren zusammen. Nicht lange, aber wir waren zusammen. Ich habe gesagt, du, ich möchte das eigentlich gerade nicht mehr, die Beziehung, wie wir sie jetzt gerade führen, also so sexuell und so emotional, weil ich gemerkt habe, dass von ihr irgendwie sehr viel mehr gefordert wurde und das war mir nicht so angenehm. Auf jeden Fall hat sich das dann für sie angefühlt wie so eine Trennung auch. Es hat sich nicht nur so angefühlt für sie wie eine Trennung, sondern ich habe mich von ihr getrennt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so einen Scheiß erzähle. Und das war sehr schwer für sie, dann zu wissen, dass ich in ihrer Wohnung bin. Natürlich ist das schwer für sie. Da sieht man natürlich auch wieder, wie ich mir die Situation mit Jeannie und Marcel schönrede, weil da so um den heißen Brei rumzureden und zu sagen, naja, und für die ist ja schwer, Klammer auf, aber für mich ist das ja alles ganz einfach, ist natürlich totaler Blödsinn. Für mich wäre das auch schwer und für mich war das auch schwer und für mich ist das auch schwer gewesen in dieser Situation. Nämlich, es war ja natürlich so, dass es ihre Wohnung war und nicht meine und ich deswegen nicht, auf einmal nicht mehr die Freiheit hatte, alle Menschen, die ich date oder mit denen ich gerade intimer werden möchte, mit nach Hause zu bringen. Weil es ja sich nicht so angefühlt hat, als wäre es mein Zuhause. Es war ja auch nicht mein Zuhause. Ich habe da quasi als Untermieter gewohnt und es war ihre Wohnung und ich habe mich von ihr getrennt. Natürlich fühlt man sich da nicht gut. Immer wenn ich ihr davon erzählt habe, hat sie gemeint, oh, das fühlt sich total scheiße an für mich und mach das bitte nicht. Das heißt, mir wurde da quasi schon ein bisschen so eine Freiheit aberkannt, die man in der eigenen Wohnung eigentlich gerne hat. Natürlich fühlt sich das scheiße an, wenn der Freund, der sich gerade von einem getrennt hat, in der eigenen Wohnung mit jemand anderem vögelt. Also ich verstehe nicht, wie ich das nicht verstehen konnte damals. Wenn man mit einer Partnerin zusammen wohnt, dann kann es dazu führen, dass es auch schwierig wird, Menschen mit nach Hause zu bringen. Vor allem dann, wenn die andere Person da ist. Und wenn man nur ein Schlafzimmer hat. Und wenn man nur ein Schlafzimmer hat, genau. Da spielt es eigentlich keine Rolle, zumindest für mich nicht, ob man nur ein Schlafzimmer hat oder ob man 2 Schlafzimmer hat, aber die beiden Schlafzimmer genau nebeneinander liegen, sodass man im Prinzip sowieso alles mitbekommt. Natürlich ist es mega praktisch, mehrere Zimmer zu haben. Also wir haben ja auch beide ein Zimmer in unserer WG und das ist einfach schön, weil da kann man einfach, man ist nicht darauf angewiesen, dass man keinen Schlafplatz mehr hat, sobald der andere Partner oder die Partnerin jemanden mit nach Hause bringt. Boah, hier muss ich mal einhaken. Was ist das denn für eine Assi-Vorstellung? Zu sagen so, okay, ich bringe jetzt jemanden mit nach Hause und wir besetzen jetzt das Schlafzimmer und ich weiß, dass du später noch kommst, aber du musst dann gucken, wo du pennst, ob du auf dem Sofa schläfst. Das ist schon hart. Das würde ich auf keinen Fall mitmachen. Und ich glaube ehrlich gesagt, Jeannie auch nicht. Und jetzt ist ja bei uns so, wir haben ja unser Zimmer direkt nebeneinander und dann gibt es natürlich auch sowas, dass man mit anderen PartnerInnen Sex hat und das ja schon mitbekommt irgendwie. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für manche Leute, je nachdem, was die für Beziehungen führen, auf welchem Level die sind in ihrer Beziehung, schon ein Problem wäre. Ich glaube allein in der Ausdrucksweise, dass Jeannie sagt, auf welchem Level die in ihrer Beziehung sind, ich glaube, allein dadurch schwingt schon mit, dass man ein höheres Level erreichen kann, wenn man sagt, so, das ist mir egal oder das macht mir nichts, wenn ihr im Nebenzimmer vögelt. Aber das ist so nicht. Es gibt kein Level, es gibt nichts zu erreichen in einer Beziehung. Wenn ich so bin, dass ich damit ein Problem habe, dann bin ich so. Und dann bin ich nicht schlechter als jemand, der das kann oder dem das egal ist, sondern dann sind meine Bedürfnisse einfach so. Und ich muss meine Beziehung daran anpassen oder ich werde an der Beziehung scheitern. Würdest du es empfehlen, die Zimmer nebeneinander zu wählen, wenn man zusammenzieht und vielleicht Beziehungsanarchie lebt oder Polyamorie? Das ist eine tricky Frage. Ja. Also ich hatte schon beides. Ich hatte in meiner letzten Beziehung, die allerdings eine feste Partnerschaft war, die war zwar offen, aber es hat nichts mit Beziehungsanarchie zu tun gehabt, hatten wir auch zwei Schlafzimmer, die waren räumlich sehr weit getrennt. Also durch 5 Türen oder so, wirklich viel. Da hat man also gar nichts mitbekommen. Nur es gab damals trotzdem schon die Situation, dass sie es gestört hat, wenn sie mitbekommen hat, dass ich mit jemand anderem in mein Schlafzimmer gegangen bin, um zu übernachten, um Sex zu haben. Das war erstmal gar nicht klar, aber das hat bei ihr Kopfkino ausgelöst. Ja, und ehrlich gesagt hat das bei mir auch Kopfkino ausgelöst, wenn Jeannie und Marcel gesagt haben, also bei uns waren, wenn Marcel bei uns war in der WG, und die gesagt haben, so, wir gehen ins Pennen. Und einfach nur ins Bett gegangen sind. Das hat bei mir natürlich auch Kopfkino ausgelöst. Und selbst wenn ich nichts gehört habe und ich alleine im Bett lag, bin ich öfter mal quasi rausgegangen und war im Flur ganz leise und habe geschaut, ob ich da irgendwie was mitbekomme, weil ich mir dachte, so, die müssen doch jetzt Sex haben. So, also so krass war das. Und diese Vorstellung lief in meinem Kopf rauf und runter. Ich konnte einfach nicht schlafen. Also ich hatte da sehr viele sehr schlechte Nächte und sehr unruhig geschlafen. Hier ist es so, bei uns, unsere Zimmer sind ja direkt nebeneinander. Und das hat den Vorteil, dass ich einfach so rüberkommen kann. Das ist kaum ein halber Meter, sind unsere Türen entfernt. Ich kann einfach so zu dir rüberkommen. Oder wenn ich irgendwie ein doofes Gefühl habe oder so, wenn du mit jemand anderem dort gerade übernachtest oder Sex hast oder etwas anderes, dann kann ich einfach rüberkommen. Nein, kann ich nicht. Denn das habe ich gemacht. Also Jeannie hat das zu mir gesagt, so, ey, wenn irgendwas ist, dann komm rüber. Und im Endeffekt war das dann so, dass ich mir irgendwann mitten in der Nacht, als die beiden drüben Sex hatten und es mir einfach super schlecht ging und ich sehr, sehr viel aufgeschrieben hatte in mein Tagebuch, habe ich mir ein Herz gefasst und bin mal rübergegangen und ich habe gesehen, wie sehr es Marcel genervt hat. Und Jeannie war in dem Moment verwirrt. Also ich habe natürlich angeklopft und habe gefragt, ob ich reinkommen kann. Aber im Endeffekt war es so, dass Jeannie dann am nächsten Tag gesagt hat, so, mach das bitte nicht mehr, sonst muss ich meine Tür abschließen. Das war meine Erfahrung mit dem, ja, du kannst immer rüberkommen, wenn irgendwas ist. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon mal das Problem, dass ich eigentlich schlafen wollte, aber von drüben Sexgeräusche gehört habe und dann nicht so richtig schlafen konnte, was jetzt nicht nur mit der Lautstärke zu tun hatte, sondern auch mit Eifersucht. Das kommt in der nächsten Folge über Eifersucht 2.0, aber das hat auch nicht nur Vorteile. Aber ich würde sagen, die Vorteile überwiegen. Wow, krass, wie naiv ich da war. Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen. Das war genau die Zeit, in der wir das aufgenommen haben, als es mir anfing, echt schlecht zu gehen. Genau, weil einfach, ja, er als nicht wollte, dass in unserem gemeinsamen Bett ich Sex mit anderen habe, was natürlich hier kein Problem ist. Erstmal sind wir, Flo und ich, anders. Uns stört sowas nicht, im gleichen Bett wie andere Sex zu haben oder, weiß nicht, in der gleichen Bettwäsche zu schlafen wie mit anderen PartnerInnen so. Und ich glaube tatsächlich, das ist immer noch so, dass es für mich wesentlich leichter ist, wenn ich weiß, ich bin da nicht dabei, also gar nicht dabei. Und meine Partnerin oder mein Partner hat Sex mit jemand anderem, vielleicht auch in meinem Bett. Das stört mich eigentlich nicht so sehr. Mit Bettwäsche, ja, wenn ich den Typen jetzt nicht besonders kenne, dann würde ich die schon gerne gewechselt haben. Oder wenn ich eben direkt dabei bin, quasi direkt daneben sitze oder wir einen Dreier haben. Das ist auch normalerweise okay. Was aber super schlimm und super belastend war, war diese Trennung durch eine Wand. Also man hört es, aber man ist nicht dabei. Wenn ich mir jetzt gerade mal vorstelle, wie es wäre, wenn Marcel tatsächlich hier wohnen würde, würde ich mich, glaube ich, noch mal anders fühlen als damit, dass er eine eigene Wohnung hat. Weil ich im Zweifel immer sagen kann, so entweder so, oh, mir wird das gerade ein bisschen zu viel, kannst du bitte heute ein bisschen früher gehen? Oder was ich auch sagen kann, ist, hey Marcel, kann ich mal irgendwie für 3-4 Stunden bei dir in die Wohnung ein bisschen mit Dean kuscheln? Also ja. Mit seiner Katze. Weil mir gerade ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Beides sind ganz tolle Gedanken, aber beides habe ich nie gemacht, weil ich mich beides einfach nie getraut habe. Obwohl wahrscheinlich beides mal sinnvoll gewesen wäre. Ich glaube, wenn alle Leute hier wohnen würden, dann gäbe es schwierige Rückzugsraum für mich. Ja, auf jeden Fall. Zumindest aktuell, ne? mit diesen Zimmerkonstellationen. Genau, ja. Ich überlege gerade, was es mit mir gemacht hätte, wenn Marcel tatsächlich da gewohnt hätte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es mir erst noch schlechter gegangen wäre, aber ich dann schneller zur Entscheidung gekommen wäre, auszuziehen, was eigentlich gut gewesen wäre für mich. Also dieser Mittelweg, diese Schwebe, in der das die ganze Zeit war, mit dem, ja, Marcel ist eigentlich immer da, hat aber noch eine eigene Wohnung, war eigentlich gar nicht so gut. Was nicht heißt, dass ich das gerne gehabt hätte, dass Marcel da gewohnt hätte. Um Gottes Willen, nee, auf gar keinen Fall würde ich das wollen. Ja. Wobei ich ja auch davon ausgehe, dass sich das laufend verändert, die Dynamik dazwischen. Das heißt, vielleicht ist es in 2 Monaten überhaupt kein Ding mehr oder es hat sich irgendwie irgendwas geändert. Ich glaube, das war immer die Hoffnung, die ich hatte, dass es mit der Zeit irgendwie vorbeigeht. Und das ist eine der großen, ich will nicht sagen Lügen, aber vielleicht Falschannahmen, die öfter mal über Polyamorie verbreitet wird, die wir auch verbreitet haben, nämlich, dass man Gefühle aushalten muss. Und das stimmt einfach nicht. Manche Gefühle ändern sich natürlich, aber manche Gefühle sind, ich glaube, Gefühle allgemein, sind einfach ein Hinweisgeber. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und wenn ich sage, ich halte die jetzt aus, heißt das, ich ignoriere die. Und die machen sich einfach immer mehr bemerkbar dann. Und in 1-2 Monaten, wie ich da gesagt habe, hab ich einfach einen psychischen Zusammenbruch gehabt, weil ich auf meine Gefühle nicht gehört habe, sondern gedacht habe, ich muss die einfach aushalten. Ich habe von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier irgendwie komisch angeschaut wurde oder du, wenn wir verschiedene Leute hier mit nach Hause gebracht haben. Ja, nee, überhaupt nicht. Das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, aber spätestens als der erste Lockdown vorbei war und ich wieder angefangen habe zu daten, gab es von Genie schon so ein so, ja, warum datest du jetzt gerade so viel? Und das ist aber nicht nur auf Genie beschränkt, sondern das habe ich auch in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, eigentlich im Laufe meines Lebens immer wieder mitbekommen, dass es irgendwann heißt so, ja, warum datest du so viel und das ist ja völlig willkürlich und so. Und da bin ich echt empfindlich, wenn ich das Gefühl habe, so, ich möchte gerade daten, dann möchte ich gerade daten. Und wenn ich gerade nicht so daten will, wie jetzt gerade, dann möchte ich halt gerade nicht daten. Aber es steht dir einfach nicht zu, darüber zu urteilen. Das finde ich auch total gut, also dass du dich damit so wohlfühlst, quasi komplett vorurteilsfrei. Ja. Und das ist ja einfach komplett normal. Und unsere WG-MitbewohnerInnen, die fragen dann einfach manchmal interessiert nach, wer war das denn jetzt oder wer war das? Und ja. Genau. Oder wo kamen die Schreie her? Von dir oder von Marcel? Ja. Okay, das war tatsächlich eine ziemlich lustige Situation. Die gab es, ich glaube, später erst, weil da war es schon wieder wärmer. Genie hat gesagt, dass sie mit Marcel noch was vorhat und ich war unten im Hof auch mit Mitbewohnern und dann kamen Schreie von Marcel aus dem Zimmer oben und ich fand das ziemlich witzig. Das hat eigentlich mit mir nichts gemacht. Also ich war überhaupt nicht eifersüchtig. Ich habe mich auch gefreut für die beiden, weil ich das Gefühl habe, okay, das war gut. Aber vielleicht ist es einfach was, weil ich mich da nicht vergleiche, weil es keine Situation ist, in der ich gerne bin. Also wenn das andersrum gewesen wäre, wenn Genie geschrien hätte, dann wäre die Situation für mich, glaube ich, nicht so entspannt gewesen. Und es ist ja so, wenn man irgendwie mit mehreren Personen eine Beziehung hat, ist es ja total schön, wenn man auch mal zusammen übernachten kann. Weil im Moment haben wir es hier bei uns in der WG so, dass ich eigentlich relativ abwechselnd mal eine Nacht bei dir schlafe und eine Nacht bei Marcel schlafe. Oh, das war auch noch so ein leidiges Thema. Nachdem Marcel angefangen hat, quasi dauerhaft bei uns zu sein. Hat sich irgendwann die Regel so etabliert, also es wurde erst nicht abgesprochen, aber es war so Usus, dass eine Nacht ich in meinem Bett schlaf und Jeannie bei mir und Marcel in Jeannies Bett und die Nacht darauf ich alleine bei mir und Jeannie mit Marcel in ihrem Bett. Das hat sich irgendwann so eingependelt, dass quasi dass beides abwechselnd gemacht wurde und es wurde nicht immer so gemacht. Also ich habe auch mal gesagt, so ja, ich würde heute auch wieder gerne alleine schlafen. Auf der anderen Seite gab es aber auch Situationen, in der ich gesagt habe, so ey, ich würde jetzt, ich brauche dich irgendwie heute Nacht so, ich möchte nicht alleine schlafen. Und in der Jeannie dann einmal gesagt hat, so ja, können wir so machen. Und ich aber auch gesehen habe, dass Marcel genervt ist. Und das zweite Mal hat sie dann aber gesagt, nee, mache ich nicht. Und ich meinte dann so, okay, das würde mich aber verletzen, wenn ich euch beim Sex zuhören müsste heute Nacht. Mir geht es einfach nicht gut. Und sie hat gemeint, ich kann es ja nicht garantieren. Und natürlich habe ich dann Sexgeräusche gehört. Also im Endeffekt war diese Regel, mit dem wir schlafen immer abwechselnd beieinander, fand ich echt furchtbar. Ich weiß aber auch nicht, wie man das besser lösen kann. Ich glaube, ich wäre einfach gerne nicht mehr in so einer Situation. Ja, und das ist natürlich, was wir aber machen, wenn wir bei Marcel sind. Der hat ein größeres Bett, da schlafen wir alle zusammen in dem Bett. Und was ich total angenehm finde und was ich mir eigentlich für hier auch wünschen würde, dass wir ein größeres Bett hatten, wo wir bequem zu dritt reinpassen. Übrigens habe ich das ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht einen Monat oder so, oder eineinhalb Monate, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, angeschafft. Ein größeres Bett, das ich jetzt immer noch habe, nämlich ein 1,80er Bett. Ich glaube, wir haben vielleicht zweimal zu dritt drin geschlafen. Ansonsten wollte das Jeannie oder wollte das Marcel nicht, weil ich fand es auch immer angenehm, zu dritt im Bett zu schlafen. Am Anfang war es so ein bisschen so, wer hat jetzt das größere Bedürfnis, wer braucht dich gerade mehr irgendwie, weil man sich ja an manchen Abenden, zumindest geht es mir so, an manchen Abenden sehne ich mich nach Gesellschaft, weil ich einfach mit mir selber nicht so gut klarkomme. Und ich glaube aber, es fühlt sich für mich gerade so an, als könnte ich das auch immer ansprechen, als wäre das nie ein Problem und als könnte das Marcel auch immer ansprechen, selbst wenn er zwei oder drei Nächte hintereinander das Gefühl hat, dass er gerade dich braucht oder dass ich dich gerade brauche. Und im Endeffekt, das ist ja trotzdem deine Entscheidung, aber ich glaube, es ist ganz, ganz gut, wenn wir da so offen kommunizieren können. Ja, total. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, ob das zu der Zeit wirklich so war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das offen kommunizieren kann. Denn die Situation, von der ich gerade berichtet habe, die war erst danach. Also es kann sein, dass es zu der Zeit wirklich noch so war oder ob ich mir das aber auch vorgemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es mir danach weiterhin vorgemacht, dass es immer noch so wäre. Was ich noch vielleicht so ein bisschen als Fazit schon sagen möchte, was total wichtig ist, wenn man mit mehreren PartnerInnen zusammenwohnt, was auch wichtig ist, wenn man monogam ist und nur mit einem Partner zusammenwohnt und einer Partnerin ist, einfach ganz stark auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht fies an, aber Jeannie hat immer nur auf ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen geachtet, denn wenn ich gesagt habe, so okay, das ist meine Grenze, da möchte ich nicht drüber, dann hat Jeannie argumentiert, dass ihre Grenze woanders ist und dass sie keine Beziehung möchte, in der sie nicht die Freiheit hat, mit anderen Menschen in ihrem Zimmer zu vögeln oder Menschen nach Hause zu bringen, wann immer sie das möchte. Also unsere Grenzen waren da einfach nicht kompatibel und ich habe einfach da zurückgesteckt, weil ich wusste, dass Jeannie es nicht tun wird. Mir auch noch eingefallen ist als Rahmenbedingung oder als nice to have, so was wie eine Retrospektive, dass man sich hin und wieder mal zusammensetzt, alle Menschen, die irgendwie in Beziehung zueinander stehen, wir machen das in der WG zum Beispiel als Plenum oder Jeannie und Marcel und ich machen das dass wir hin und wieder uns einfach fragen, so hey, wie fühlst du dich gerade mit der Gesamtsituation und dann kann man mal in sich reinhorchen und dann ist, wie man sich gerade wirklich fühlt und was einen vielleicht stört oder gestört hat und dann ist plötzlich Raum da. Das war eine ganz große Lüge von mir, dass Jeannie, Marcel und ich das ohnehin machen. Also nee, das war einfach nie so, dass uns, also speziell mir, Raum gegeben wurde, den ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Ich wusste das natürlich zu der Zeit auch nicht. Ich meine, ich habe mich auch selbst angelogen, nicht nur die anderen. Dass mir quasi Raum gegeben wurde oder ich diesen Raum eingefordert hätte, dass ich mal sagen kann, wie es mir wirklich geht in der Situation und was ich mir wünsche und wir dann darüber verhandeln. Einmal weiß ich noch, dass ich das quasi eingefordert habe und mich auch mal mit Marcel hingesetzt habe und auch mit Jeannie dann und gesagt habe, so und so ist das. Und dann wurden meine Argumente aber eigentlich klein gemacht. Also es hieß dann so wie, ja, du willst mir nur für dich haben oder ja, eigentlich bist du nicht poly. Das war immer so dieses Argument, so du bist eigentlich gar nicht poly. Darauf gehe ich sicherlich in einer anderen Folge nochmal ein. Aber im Prinzip kam ich da niedergeschlagener raus aus diesem Gespräch, als ich reingegangen bin. Ja, und es ist total leicht. Ne? Also ich glaube, ich merke auch daran, wie, dass es total gut ist, dass es einfach leicht fällt mittlerweile. Also es ist gar nicht so, dass es irgendwie kompliziert ist, hier gemeinsam zu sein, sondern es ist zu 99% super leicht, weil wir einfach kommunizieren. Es war ja nicht immer so, das muss man auch dazu sagen. Habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Genau, ne? Habt ihr mitbekommen. Kommt auch noch in der Folge Eifersucht 2.0, dass es für mich am Anfang nicht so leicht war, hier zu sein, während die beiden drüben Sex hatten. Ja. Und was wir dann gemacht haben und alles. Also es ist immer eine Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich lohnt auf jeden Fall. Das und ist so viel Selbstentwicklung. Wow, ich finde es schon krass, was ich mir hier gerade vormache. Ich weiß, dass es selbst im Sommer, also die Folge ist, glaube ich, im, ich weiß nicht, Februar, März, sowas in der Ecke rausgekommen. Und selbst im Sommer war das für mich noch ein Problem. Also ich habe mir da einfach was vorgemacht und allen Leuten, die diesen Podcast gehört haben, auch. Und Jeannie und Marcel auch, wobei die es wahrscheinlich am ehesten gemerkt haben. Und das Muster zieht sich ja so ein bisschen durch diese Folge, die jetzt auch schon wieder am Ende ist. Also das, was ich nicht kommentiert habe, waren unsere Zukunftspläne. Die haben sich ja sowieso krass geändert und wie wir mit Sexspielzeug umgehen. Also wenn euch dieses Thema interessiert, dann könnt ihr die Folge gerne nochmal hören. Ansonsten finde ich die nicht besonders hörenswert, aber besonders erkenntnisreich für mich, wie ich in dieser Zeit so getickt habe. Und die nächsten Folgen sind dann über Ist Monogamie unnatürlich. Die werden wohl wieder ein bisschen weniger kommentiert, weil ich weiß, dass ich da sehr viel Research gemacht habe vorher. Und die sind wohl ein bisschen weniger persönlich auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder. Stay tuned und bis dahin.